Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Cracker dir. 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Cracker dir. 5, 6, alte Gag, 7, 8, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht, gute, gute, gute Nacht. Gute Nacht, gute Nacht, gute, gute, gute Nacht. Yeah, great. Yeah.